ihr goldenen an, und ob wir opfern sollen, unser Besieg, so wie wir siegen wollen. Voran, voran, Walzer, voran, voran, voran. So golden die Motoren, voran, voran. Wir sind im Sieg erschworen, uns trägt und treibt des Führers Geist. Wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist. Wir sind die Panzergruppe Kleist, die Panzergruppe Kleist.